Hallo, hier ist Janni Gerhardt, ihr hört das Wölfe Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart fähig, 2-0 in der Complete Defense. Hallo liebe Freunde des Wölfe Radio, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, endlich hat's mal geklappt mit einem Heimsieg, 2-1 gegen Bielefeld, am Ende doch ein bisschen knapper, als wir vielleicht dann alle nach Spielverlauf vermutet haben. Werden wir nochmal drüber sprechen hier, auch was das für die kommenden Wochen bedeutet. Gibt ja auch immer so ein paar Geschichten drumherum, wie Strafrunden beim Training etc. Das werden wir alles aufarbeiten und sprechen dann auch über das kommende Spiel in Berlin. Da ist unser Experte hier im Wölfe Radio, Michael Jahn, zu Gast. Na, geht doch. Eine erste gute Standardsituation, ich würde mal so sagen, was sind das, 25 Meter ungefähr, Luftlinie Richtung Tor, halbrechte Position, Maximilian Arnold wird sich das Leder da zurechtlegen und wahrscheinlich den Ball, meinst du, er bringt ihn direkt oder bringt er ihn mit Schnitt? Direkt aufs Tor bringt er den. Direkt ins Tor, wäre auch gut. Ins Tor wäre super. So, Maximilian Arnold jetzt, kurz gespielt auf Ekos, der dreht sich, der schießt, oh, Tor! Super. Tor! Tor für unsere Wölfe, 1-0 durch unsere Nummer 9 und das ist Wout Weghorst und das war eine eingespielte Situation. Arnold, der da eben nicht draufhämmert, sondern der kurz spielt an der Mauer vorbei, da hat sich Weghorst gelöst, der dreht sich um, der schließt ab und dann ist er halt eiskalt vor der Bude, um das dann auf 11, 12 Metern zu machen und dann steht es hier 1-0. Ja, so hat es geklungen im Wölferadio, bei Wölferadio Arena Live, um genau zu sein. Am Mikrofon mit Jan, unserem Kommentator, Lena Gößling in der Premiere. Hat sie sehr, sehr gut gemacht und vielen Dank, dass sie den Spaß auch dann ja mitgemacht hat und tatsächlich auch ja dann da mit uns kommentiert hat. Und ja, ordentlich mitgegangen ist, wie wir ja gehört haben, sich gefreut hat natürlich auch über den 2-1-Sieg des VfL Wolfsburg. Und den möchte ich heute besprechen, wieder mit einem Mitglied meiner Kitchen Gang. Und das ist Wolfsburg-User Wolle Grün. Grüß dich, Wolle. Ja, grüß dich, Lenny. Danke für die Einladung. Ja, gerne wieder, also beziehungsweise gerne immer wieder, so ungefähr. 2-1 gegen Bielefeld gewonnen. Du warst auch live im Stadion. Wie fällt so dein Fazit aus? Also wie hat dir die Mannschaft insgesamt gefallen? Ja, also mir hat es so gut gefallen. Es war auch echt angenehm, wieder mal im Stadion zu sein. Also ich war ja auch schon das vorletzte Spiel im Stadion. Und die Atmosphäre war gut, Stimmung war okay, war wirklich schön und Spiel war super, hat mir sehr gut gefallen. Bis auf natürlich die letzten 17, 18 Minuten, da kommen wir ja noch zu. Aber alles in allem ziemlich souveräner Auftritt. Genau, mit relativ frühen Toren auch, so einem Doppelschlag da von Wout Weghorst erstmal und dann auch nach, ja, mit einem Tor von Maximilian Arnold, das hören wir uns natürlich auch gleich nochmal an, aber erstmal so generell, wie hat die Mannschaft auf dich gewirkt, weil das war ja so nach 4 Unentschieden in Folge sozusagen ein Pflichtsieg, der da jetzt da auch gegen Bielefeld sein musste. Also ich finde, die Mannschaft wirkte schon relativ abgeklärt, relativ souverän. Natürlich, ich fand so, Lacroix hatte so am Anfang, hat man ihm natürlich auch schon ein bisschen die Nervosität angemerkt, weil ich glaube, so der letzte Fehler, den er dann gemacht hat, das hat bei ihm die ersten 10, 15 Minuten auch noch ein bisschen genagt an seinem Selbstbewusstsein. Aber der Rest, Brooks, fand ich klasse. Also die ganze Abwehrreihe stand stabil. Wir haben konzentriert gespielt, das ganze Thema auch relativ ja, also unaufgeregt, nicht hektisch. Also ich fand, das hat mir ganz gut gefallen, dass sie versucht haben, das Spiel erstmal zu kontrollieren und über die Kontrolle dann sich die Torchancen rauszuspielen. Und ja, davon gab es ja einige im, genau, Spiel des VfL Wolfsburg. Also nicht nur, dass da die Tore draus entstanden sind, sondern tatsächlich auch durchaus noch mehr Torchancen, als man es bisher gewohnt war. Und da ja, kann man wirklich tatsächlich auch nochmal ein Lob zollen, weil das waren ja sozusagen immer die, ja, ich sag mal, die Schwachpunkte im Spiel. Meinst du, das ist jetzt einfach nur auf dem geschuldet, dass Bielefeld dann doch noch ein anderer Gegner ist als Mönchengladbach? Oder hat es was damit zu tun, dass man ja da doch schon in kürzester Zeit doch ein bisschen besser geworden ist? Ne, man hat ja schon in Gladbach gesehen, dass wir auch offensiv dort gute Möglichkeiten, speziell in der zweiten Halbzeit hatten und das Spiel eigentlich hätten gewinnen müssen. Und wir kommen ja der Sache näher. Wir kommen ja langsam in diese Situation, dass wir uns Torchancen rausspielen, nur die Abschlüsse noch nicht konsequent genug zu Ende bringen. Anfang der Saison hatten wir uns zu wenig Torchancen rausgespielt. Da kamen wir kaum zu wirklich gefährlichen Aktionen. Und jetzt haben wir ja schon die Aktion, es fehlen halt nur die Tore. Und das ist halt ein Stück weit auch eine Entwicklung. Natürlich ist diese Mannschaft ja jetzt nicht frisch zusammengestellt. Und eine Entwicklung ist ja generell, ja, wie soll man das sagen? Es ist eine langsame Entwicklung. Also es ist jetzt nicht so, dass sich diese Mannschaft unter Glasner jetzt alle 2-3 Monate nochmal kontinuierlich verbessert hat. Es ist für mich ein Gefühl, ein bisschen stagniertes, rein von der Entwicklung der Mannschaft. Aber was mir grundsätzlich gefällt, ist, dass es ein kultivierter Fußball ist, den wir spielen und wir auch immer wieder durch Verletzungssorgen oder durch Umstellung und durch neue Spieler, die wir dann schnell integrieren müssen, dann natürlich nicht so richtig in den Flow kommen. Also ich bin im Großen und Ganzen, wenn wir diese Konstanz in der Saison halten und eigentlich alle Spiele so gestalten, wie wir das jetzt machen, dann ist mir nicht bange. Dann werden wir wieder irgendwo in diesem Bereich zwischen 5 und 8, 9 kommen können. Das ja, ist, aber ist das denn ist jetzt, sag mal, du hast es gerade angesprochen, diese langsame oder aus zum Teil stagnierende Entwicklung, überrascht dich das oder hättest du dir eigentlich ein bisschen mehr erwartet? Weil wenn ich das auch mal so querlese in den ganzen Kommentaren, auch bei den Fans, das ist jetzt nicht ein Fußball, wo du vor Freude aus der Hose springst insgesamt. Ja, aber was ist ein Fußball, wo man vor Freude aus der Hose springt? Also für mich ist es, wenn ich mir den Fußball von Freiburg angucke, ja, die Fans feiern ihre Freiburger sonst wie, die Medien feiern die Freiburger, alle feiern die Freiburger, aber deren Fußball ist sowas von ekelhaft, immer basierend auf Fouls ziehen, auf Standards, auf so nicht schön, kein kultivierter Fußball. Das ist schon lange nicht mehr so. Unter Streich habe ich das gar nicht gesehen, dass dieser Fußball in irgendeiner Weise schön ist, aber er ist erfolgreich. Oder zumindest für deren Ansprüche ist es das Maximum. Und bei uns ist es so, und das sieht man ja jetzt, und ich glaube, das sollte jetzt auch langsam dem letzten Fan klar sein, dass die Strategie, die wir fahren, eine andere ist. Das sieht man anhand der Verpflichtungen, die wir machen. Das sieht man anhand der Transfers, die wir, ja, der Ausgaben, die wir die letzten 3 Jahre eigentlich unter Schmadtke verzeichnen. Das ist jetzt ja nicht, dass wir hier mit Geld um uns werfen. Und wir holen uns halt Spieler, die man aufbauen kann. Und jetzt, ich bin auch in dieser Transferperiode mit Philipp, den wir uns noch geholt haben, mit Baku sowieso, mit Lacroix sowieso, dann kommt Pokaric zurück, dann kommt Babu zurück. Wir haben da schon Qualität auf der Bank, das muss man schon sagen. Und jetzt ist dran gelegen, diese ganze doch sehr, sehr ungewöhnliche Vorbereitung mit irgendeinem Donetsk-Spiel. Übrigens, by the way, man sieht mal, wie stark Donetsk ist, ne? Und man sieht auch, wie stark Wolfsburg war, wenn man überlegt, wie wir gegen Gladbach uns da verkauft hatten. Also alles in allem muss ich sagen, bin ich mit dieser Mannschaft so, mit dem, was wir hier haben, zum jetzigen Zeitpunkt recht zufrieden. Zwar noch nicht glücklich, aber recht zufrieden. Dann kommen wir nochmal auf das Thema Chancenauswertung, weil das ist ja kein Thema, was den VfL Wolfsburg seit Oliver Glasner beschäftigt oder seit dieser Saison, sondern das reicht ja zurück bis zu Dieter Hecking, wo man ja wirklich fast traditionell Probleme hatte, sich Chancen herauszuspielen. Man war torungefährlich. Man hat es ja in den Relegationsjahren sowieso gehabt. Also im ersten haben wir Glück gehabt, dass wir Mario Gomez hatten, weil sonst wäre, also einer wusste, wo das Tor steht, weil sonst wären wir abgestiegen. Und im zweiten Relegationsjahr, da haben wir dann zumindest im Kollektiv dann die, ja, zum Ende hin, mit Labbadia dann auch nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen, sagen wir es mal so. Aber das war ja nicht so, dass wir da massivst torgefährlich gewesen wären, auch schon während der ganzen Saison nicht. Ich erinnere auch an die ganz vielen Remis, die wir da unter Rémy Martin, abgeliefert haben. Ja. Und dann kommt der Trainerwechsel nach dieser, ich sag mal, etwas furioseren, zumindest Endspurtsaison unter Labbadia, wo es aber auch in der Hinrunde auch massiv, kann ich mich noch genau an die Diskussion erinnern, dass es da massiv ja, Kritik gegeben hat, wir spielen uns zu wenig Torchancen raus. So, und unter Glasner genau dieselbe Geschichte. Mhm. Also da muss doch was, ich sag jetzt mal, da muss doch was strukturell nicht stimmen. Ja, es sind vielleicht auch noch Spieler mit langfristigen Verträgen, die man halt noch hat. Und wenn jetzt vor einem Jahr, von einem guten Jahr ist der Glasner gekommen Und du kannst ja, wenn du so eine Konsolidierung machst und einen Spielstil auch anpasst und ändern willst, also das, was Glasner spielen will, ist ja nicht das, was Labbadia zuvor gespielt hat. Und weiß ich nicht, so eine Entwicklung ist, du hast entweder das Glück, dass du eine komplette Umstrukturierung machst und dir auf einen Schlag 10 neue Spieler holen kannst, um dann Casala zu machen. Aber wenn man mal überlegt, bis sich so eine Philosophie in einem Verein durchbringt, also es ist, und das habe ich auch in diesem Podcast schon zigmal gesagt, es ist wichtig, eine Kontinuität zu haben. Und Dortmund hat sich in diese Richtung entwickelt, weil aber auch in Dortmund 7 Jahre Klopp hatte. Und da hat sich eine ganze Philosophie im Verein aufgebaut. Und jetzt sieht man doch mal auch ein Stück weit in Gladbach, wie in Eberl dort über Jahre jetzt konstant seine Philosophie umsetzt und sich dann sogar am Ende für den besseren Trainer entscheidet, obwohl er mit Hecking im Grunde genommen einen sehr guten, erfolgreichen Trainer hatte. Aber der hat gesagt, für meine Philosophie fehlt mir noch das letzte Puzzlestück und das ist dieser Trainer. Und bei uns ist es so, wir machen dann immer einen riesen Kasala, wir haben dann neues Management, neuer Trainer, der bringt wieder seine Philosophie mit, dann geht der Trainer, dann kommt der Neue, der bringt wieder seine Philosophie mit. Also eine Konstanz ist das, was wir brauchen. Und ich bin sehr zufrieden, wenn wir diese Konstanz aus den letzten 3 Jahren, die wir jetzt haben, ja, jetzt ist die 3. Saison unter Schmadtke, 3. Saison, wo wir jetzt eigentlich uns irgendwo zwischen 5 und 8 positionieren, 5 und 7, vielleicht sogar 5 und 6. Also dort in diesem Bereich sehe ich uns. Und wenn wir das mit diesem Spielstil schaffen, den wir gegen Gladbach, gegen Leverkusen gezeigt haben, den wir jetzt gegen Bielefeld gezeigt haben, ja, dann verzeihe ich auch mal so ein Ding wie gegen Athen, oder, weil unsere Vorbereitung war, glaube ich, mit Abstand die beschissenste von allen. Mit irgendwie so einem Donetsk-Spiel, danach 3 Wochen Pause, dann wieder eine Vorbereitung, dann hast du die Quali-Spiele, Pokal, dann noch irgendwie Bundesliga, das alles noch mit Verletzungssorgen, wo uns die gesamte rechte Abwehrseite ausfällt, wo wir dann immer wieder mit derberen Ausfällen klarkommen müssen, bin ich im Großen und Ganzen jetzt nicht so ganz unzufrieden. Gladbach hat, glaube ich, einen Punkt mehr als wir, oder Hoffenheim hat auch noch. Ja gut, mehr ist ja, die Saison ist ja auch noch jung, aber ja, letztendlich, eben, ja. Wir haben eine Chancenverwertung von 13,8%. Also das ist lausig, muss man mal ganz ehrlich gestehen. Und das muss dringend, wie auch immer, muss sich das ändern, weil sonst, wenn du die Chancen einfach nicht machst, dann hast du ein riesiges Problem, da zahle ich auch gerne 3 Euro ein, ja, weil ohne Chancenverwertung keine Tore. Insofern, und dann kommen wir nochmal auf das, was immer wieder mal durchblitzt, ist ja nicht so, dass das die Spielphilosophie, die Spielidee von Oliver Glasner sich nicht ja auch mal zu erkennen gibt, sagen wir es mal so, oder man gar keine Sachen sieht, denn das, was Glasner, glaube ich, spielen lassen will, eigentlich, ist das, wie das 2:0 entstanden ist. Dieses massive Pressing im Spielaufbau, der Torwart der Bielefelder hat den Ball und will dann den Ball rausspielen, also in Anführungsstrichen relativ locker über die Mitte und wird sofort attackiert und zwar nicht nur von einem Spieler, sondern von dreien. Die Folge ist der Ballverlust an der 16-Meter-Linie der Bielefelder und dann das Durchstecken, Admir Memedi, glaube ich, war es, auf Maximilian Arnold, der das 2:0 macht und wie das geklungen hat, das hören wir uns ja auch noch mal kurz bei Wölfe Radio Arena Live ein an vom Sonntag. Ist doch mal ein Start nach Mars, oder nicht? Super. Hätte ich das vorher gewusst, dass er so ein Standardfuchs ist, hätte ich gedacht, okay, da passiert was. Ah, guter Ball, Eroberung da wieder, unsere Wölfe haben 16er, Arnold ist schon im 16er, schießt 2-0! 2-0, Maximilian Arnold! Super, super, super, da hat das Pressing funktioniert. 1A, Wilkost, Philipp und Arnold, die da Druck machen auf die Innenverteidigung der Bielefelder. Und dann ist es letztendlich Wilkost, glaube ich, der den Ball da erobert, durchsteckt auf Arnold. Also umgekehrtes Spiel diesmal. Und dann ist Arnold eiskalt vor der Butze. Schließt ab, langes Eck, 2-0. Ja, ganz wichtig. Nach dem 1-0 direkt weitergemacht, wieder draufgegangen. Und ja, besser kann es nicht passieren, dass man dann gleich das 2-0 nachlegt. Und ja, das ist natürlich jetzt erstmal Erleichterung für die ganze Mannschaft auch. Ja, 2:0 durch Maximilian Arnold, war ja sowieso irgendwie seine Woche, kommen wir gleich noch mal drauf, aber wolle noch mal zum Thema Spielstil. Das ist doch genau das Ding, so will doch, also jedenfalls so habe ich es verstanden, Oliver Glasner Fußball spielen, oder siehst du das anders? Ja, vorausgesetzt, der Gegner spielt da mit, ne? Und wenn wir dann hoch stehen und hoch pressen, dann sah das wirklich gut aus. Und wir wussten, also Glasner wusste auch, dass Bielefeld mit Fußball spielen will. die haben halt nicht mit einer Fünferkette und 5-4-2-1 gespielt. Nein, 13 Spiele. Einer zu viel. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ist okay. Dass wir dort. Die haben keine Busse im 16er geparkt. Richtig, ja. Und da kann man das natürlich machen, weil die uns die Möglichkeit geben. Jetzt, wenn ich überlege, wie das gegen Mainz aussah, muss ich mich aber echt nochmal zurückerinnern, wie das da war. Ich sage es mal so, ich will jetzt gar nicht mit Mainz anfangen, ich will nur sagen, das Spiel gegen Bielefeld sah sehr gut aus. Wir haben oft den Torwart attackiert. Es waren ja auch 2-3 Dinger, wo er auch ein bisschen Glück hatte oder der Verteidiger Glück hatte, dass wir da nicht mehr draus gemacht haben. Also ich sehe das ganz ehrlich, ich sehe das als eine Entwicklung. Ich sehe das, es ist für mich ein Thema, warten wir es ab. Wir haben noch das sind jetzt ein paar Phrasen, die ich jetzt hier raushaue, aber ich gucke immer mir die Leistung an und ich finde mal, die Leistung, die wir bisher gebracht haben, bis auf Athen, war in der Bundesliga ordentlich. Ja, das war gegen Leverkusen ein sehr gutes Spiel, gegen Gladbach ein gutes Spiel, gegen Bielefeld ein gutes Spiel, gegen Freiburg, naja, so ein typisches Freiburg-Kackspiel und gegen Mainz ja auch sehr glücklich Augsburg. Für Mainz. Augsburg, sehr glücklich für Augsburg. Ja. Und da bleiben wir mal bei dem Bielefeld-Spiel uns noch, weil da würde mich mal interessieren, relativ souveräner Auftritt. Dann gerätst du aber hinten raus nochmal nach dem Anschlusstreffer, der ja, ich sag mal, ich will nicht sagen, da haben sie drum gebettelt, aber das hat sich, war jetzt von da, wo ich saß, und ich saß in der Nordkurve, in der Singing Area, und habe mir das von da aus angeguckt, war taktisch auch mal sehr schön zu sehen, das war vom Hintertor zu sehen und nicht nur von der Geraden. Und das hat sich so angedeutet, dass dieses Tor fällt. Und da habe ich gesagt, dass wenn das passiert, dann wird es nochmal richtig, richtig, richtig eng. Und genauso ist es dann eingetreten. Mhm. Und die Frage ist, A, warum wurde es überhaupt nochmal eng? Und B, warum merkt das die, also wenn mir das Laien schon auffällt oben auf der Tribüne, ja, warum merkt es die Mannschaft auf dem Platz nicht? Oder der Trainer oder wer auch immer? Ja, bin ich völlig bei dir. Und bei aller Judelei ist es so, dass man das nicht außer Acht lassen kann, muss, dass wir die letzten 18 Minuten da beinahe unseren ganzen Sieg verspielt hätten. Im Endeffekt, warum ist das so? Das ist auch nichts Neues manchmal, muss ich auch sagen. Also wir haben auch in der letzten Saison so diesen letzten Biss, diese Konstanz über 90 Minuten. Das Thema Konstanz ist da vielleicht auch die Überschrift. Also konstant sind wir selten über volle 90 Minuten. Und ich dachte gerade gegen Bielefeld, früh Tore schießen, das war genau das, was wir uns gewünscht hatten. Dann führen wir 2-0, spielen souverän, haben Chancen fürs 3-0, 4-0. Ja, und dann... Ja, daran muss man arbeiten, an der Konsequenz. Ja, ich sag dir noch was anderes dazu. Ich sag dir noch was dazu. Nämlich ab der 45., ich sag mal, bis zur 60., 65. Minute, als dann nochmal diese zwei Megachancen da waren. Ich glaube, einmal von Weghorst und einmal von Steffen, diese 200%. In dieser Zwischenzeit ist wenig, also da hat der VfL wenig getan fürs Spiel. Also das war ein Verwaltungsmodus einer Mannschaft, aus meiner Sicht, die aus der Kabine kommt, mit 2-0 im Rücken, der Gegner hat kaum was gemacht, der Gegner wechselt zweimal und schon ist es ein ganz anderes Spiel und setzt dich dann auch nochmal ganz anders unter Druck und du hast Schwierigkeiten dann, wenn du dann nämlich musst, hinterher wieder und natürlich dann auch die Tore nicht machst, das 3-0, was natürlich dann den Deckel drauf gemacht hätte, aber in dem Fall machst du es nicht und im Grunde siehst du es, du weißt es doch, du siehst, also das ist so, also klar wie Kloßbrühe, dass ein Spiel genauso läuft. Und weil es diese Beispiele zigfach gibt, und da verstehe ich dann immer nicht, wie man dann sozusagen aus der Kabine kommen kann und sagt, wir gucken uns jetzt mal an, was der Gegner macht. Weil genauso sah es nämlich von oben aus und man hat den Gegner dann auch mehr machen lassen. Ja, und genau da bist du dann in diese Schwierigkeit reingekommen, aus meiner Sicht, indem du halt nicht genauso weitergespielt hast, die genauso früh attackiert hast, die genauso unter Druck gesetzt, also was die Spitzenteams machen, so Leipzig und Co. und Dortmund und Bayern sowieso, die gehen dann nämlich aufs dritte Tor. Und der VfL ist nicht, jedenfalls nicht in dieser Anfangsphase der zweiten Halbzeit, zwingend aufs dritte Tor gegangen. Nicht so diesen Todesstoß verpassen. Genau, ne? Richtig. Und das ärgert mich dann halt massiv. Ja, weil im Zweifel geht der Pfostenschuss am Ende der Bielefelder rein und dann gehst du mit 2-2 raus aus so einer Geschichte. Ja, das ist definitiv, kann ich nichts hinzufügen, ist so. Gut, woran das liegt, das müssen die halt intern dann auch aufarbeiten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das keiner von den Verantwortlichen auch sieht, dass du eigentlich da aufs dritte Tor gehen musst, gerade auch dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Egal, machen wir mal einen Strich drunter, denn wir haben das Spiel ja gewonnen und das insgesamt auch mit einer aus meiner Sicht ordentlichen Leistung. 120 Kilometer hat die Mannschaft abgerissen, das ist ein sehr guter Laufwert für den VfL. Auch die 80% Passquote ist mal wieder gerissen worden, nämlich man hat es geschafft und das ist dann ein guter Wert, wie ich finde. Das muss auch, glaube ich, sein in der Bundesliga, wenn du da entsprechend bestehen willst oder auch Ambitionen hast nach weiter oben. Ich hatte das neulich ja mal ausgeführt, dass alle Mannschaften, die vor uns gestanden haben, am Ende der Saison auch eine deutlich bessere Passquote haben, also bessere Sicherheit ausgestrahlt haben. Insofern ist das ein Ding, wo man tatsächlich auch ansetzen muss. 52% Zweikampfquote und 14:9 Torschüsse, alles gut. Da kann man dann auch ja so ein Heimspiel dann auch als ja, verdienten Sieg dann auch verbuchen. Hervorheben natürlich Maximilian Arnold, nicht nur so durch sein schönes 2:0 da, was da erkämpft worden ist und dann super auch souverän abgeschlossen wurde. Über 12 Kilometer, fast 12,5 Kilometer hat er abgerissen, der Junge. Also wirklich aller Ehren wert. 89% Passquote, also das hat man auch gesehen. Unwahrscheinliche Stabilität da im Mittelfeld, da kommt fast jeder Ball an. Ein Ding war so, da ist mir fast das Herz stehen geblieben, aber das ging dann nochmal gut. Ja, und dann, ja, und auch, noch irgendwie ja, und dann irgendwie 50% seiner Zweikämpfe gewonnen und dazu nochmal einen herzlichen Glückwunsch, hat irgendwie seine 50. gelbe Karte abgeholt in der Bundesliga-Geschichte für den VfL Wolfsburg. Ist damit alleiniger Rekordhalter. Die gelbe Gefahr, habe ich es auch mal getauft bei Social Media. Ja, Maximilian Arnold, das ist sehr lustig. Also auf jeden Fall, da hat er dann, ich sag mal, ein gutes Spiel gemacht. Ist ja auch zu Recht, glaube ich, auch in der einen oder anderen Elf des Tages aufgetaucht. Ja. Dann haben wir noch, das würde ich auch gerne nochmal vorbringen oder vorstellen, Riedle Baku, hat es ja vorhin auch gesagt, er hat auch aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht. Da wird es schwer für William und für Mbabu, da auf der Position wieder zurückzukommen. Über 11 Kilometer Laufleistung, Passquote 75, sehr, sehr gute 69% Zweikampfquote, das spricht zu der dafür, was du vorhin gesagt hast, Wolle, dass da die die Abwehr da auch eine gute Partie gemacht hat gegen Bielefeld. Ja, Torschussvorlagen, also hat jetzt nicht so viel vorbereitet, wo dann ein Gegner mal zum Abschluss gekommen ist, oder ein Gegner, ein Mitspieler mal zum Abschluss gekommen ist, mit zwei, da darf es dann gerne auch noch ein bisschen mehr sein. War das ein oder andere, also hat man gesehen, dass er Selbstvertrauen hat, dass er dann auch mal durch ein, zwei Leute geht, auch ins 1-gegen-1 geht und so, sich das auch was zutraut und so. Aber gute Flanken. Ja, auch da sehe ich noch einige Luft nach oben, also da muss man halt dann auch mal gucken, ist mir das ein oder andere Mal aufgefallen, Wout Weghorst, der wich dann auf dem Flügel aus, da wurde sich da hin und her gespielt und dann kam die Flanke schon rein, insbesondere von Riedle, da war Wout noch gar nicht wieder zurück. So, und das war schon, also wer soll sie dann kriegen halt auch in der Mitte. Das nehme ich auch genauso wie bei Maximilian Philipp, auf dessen Startelf-Debüt können wir natürlich auch nochmal gucken hier, auch so Anlaufschwierigkeiten hat, da stimmen die Laufwege noch nicht, können sie auch nicht, insofern alles gut. Das merkt man dann halt auch bei einer Passquote von 68%. Die er da hatte. Aber er hat sich was zugetraut, auch dreimal aufs Tor geschossen. Das also hat den Abschluss dann auch gesucht. Genauso viele Torschüsse sozusagen abgegeben wie Wout Weghorst in diesem Spiel. Deswegen kann man da auch sagen, okay, da ist zwar noch Luft nach oben, aber das war jetzt auch keine Sechs, die er da abgeliefert hat, im Gegenteil. Ja. Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen. Ja, das ist ja sehr schön. Gut zusammengefasst. Ja, dann lass uns nochmal auf das, auf die Geschichte kommen. Achso, Maximilian Arnold wollte ich noch einmal sagen. Genau. Herzlichen Glückwunsch, hat er noch gejubelt mit dem Ball unterm Trikot, so von wegen, wird wieder Papa. Also herzlichen Glückwunsch, alles Gute und dass das alles hinhaut. Wenn es ihn weiter so beflügelt, dann gerne noch drei Kinder nachlegen. Dann soll es für den Verein da, glaube ich, auch von Nutzen sein, sagen wir es mal so. Da wollte ich kurz noch was zu sagen. Also ich finde Maximilian Arnold extrem souverän und extrem passend ballsicher, jetzt wieder so ein gutes Spiel gemacht. Eine Kritik, die ich vielleicht an die Mannschaft richten kann, das ist so ein bisschen das Mittelfeld, da fehlt mir manchmal die Souveränität. Also so zum Beispiel, also nicht bei Arnold, aber ein Schlager als Beispiel, hat noch nicht die Form, die er hatte, als er hierher gekommen ist. Also da muss ich sagen, aber gut, da will ich jetzt kein neues Thema aufmachen, aber da hat Arnold auf jeden Fall seinen Stammplatz von den Sechsern, Achtern, die dort immer zur Disposition stehen, hat er den mit Abstand am sichersten. Ja, das sehe ich auch so. Umso erstaunlicher, dass, und da leite ich mal über auf das nächste Thema, dass er nicht in den Mannschaftsrat berufen gewählt worden ist, für dich auch überraschend. Ja, sehr überraschend. Also es war ja vor 2-3 Jahren sogar noch manchmal die Rede, wer wird ob er vielleicht das Kapitänsamt mal irgendwann innehaben könnte. Und jetzt ist er nicht mal Mannschaftsrat. Also das hat mich auch ein bisschen überrascht, auch ein bisschen enttäuscht. Wobei man da nicht weiß, ja, hast du ja auch eingangs mal gesagt, ob wollte er das überhaupt? Ja, kann ja sein, dass er sagt, dass er gar nicht wollte. Ja, aber gut, das werden wir vielleicht auch noch erfahren, die Tage. Also der neue Mannschaftsrat, also zu den Kapitänen in Anführungsstrichen, ne, mit Gila Vogie, Castells und Wout ist ja, glaube ich, auch Kapitän. Aber da kommen dann noch Admir Mehmedi noch mit dazu, Pavaro Pervan, Marin Pongracic, Sava Schlager und Jay Brooks. Also das ist erstmal die Ösi-Fraktion oder die Alpen-Fraktion, die ist da sehr stark vertreten bei uns. Und ja, letztendlich aber so Spieler, die relativ neu da sind, wie Xaver Schlager oder Pongracic, findest du nicht auch, dass das, also jetzt für einen Mannschaftsrat, ich meine, man muss ja auch die interne Geschichte da berücksichtigen, wer weiß, wie es da bei denen insgesamt zugeht, kann ja sein, dass das auch alles passt, aber so von außen drauf geguckt, ist das doch sehr überraschend, dass das so, dass die sich sozusagen als Vertreter der Mannschaft oder dass sie als Vertreter der Mannschaft dann auch gesehen werden. Ja, gerade weil ja auch ein Arnold, finde ich, so ein Stück weit das Gesicht der Wolfsburger Mannschaft ist. Ne? Das darf man ja nicht unterschätzen. Also wenn ich glaube, einer von außen gefragt wird. Nach außen, innen offensichtlich? Nach innen nicht, aber nach außen. Mhm. Das ist der dienstälteste Spieler. Das ist der, der im Prinzip mit Abstand die meisten Höhen und Tiefen mitgemacht hat. Und das erst mit seinen jungen 27 Jahren, oder wie alt er ist. Also alles in allem ist diese Entscheidung extrem überraschend. Aber es ist ja was aus der Mannschaft gewählt wird. Und dann kann es entweder sein, dass er sich gesagt hat, ich will gar nicht aufgestellt werden. Oder aber die Mannschaft hat sich dann an der Stelle gegen ihn entschieden. Was ich natürlich nicht hoffe, weil er ist für mich mit der zentralste, wichtigste Spieler in der Mannschaft. Und was auch natürlich auffällt, jemand, der insbesondere bei den Fans beim VfL häufig in der Kritik steht, haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, mit Jay Brooks, für die Mannschaft offensichtlich jemand, der da durchaus, also was ist es jetzt, seine Meinung vertritt, die Meinung der Mannschaft vertritt, was da auch letztendlich für eine Aufgabe auf den Teamrat auch immer zukommt. Es scheint ja zumindest vom Standing her in der Mannschaft da hoch angesehen zu sein. Ja, ich habe einen Bekannten, der hat ihn nochmal kennengelernt und der meinte, ist ein sehr, sehr positiver, freundlicher Typ, so von seinem Grundcharakter, wie er ihn halt kennengelernt hat. Und das kann natürlich sein, dass diese, ich meine, er liefert ja aus meiner Sicht mega gute Leistung ab. Jetzt werden bestimmt wieder viele Hörer aufspringen und sagen, oh, was erzählt er denn da? Aber für mich ist Jay Brooks echt ein The Rock. Also das ist einer, der da hinten so oft brenzlige Situationen bereinigt hat. Und bereinigt. aber da kann man ja drüber streiten. Ich sag mal, wenn ich mir so überlege, wie ein Boateng auch, was der so für Böcke längere Zeit drin hatte oder auch andere, jetzt bis auf Hummels, ich wüsste nicht einen Innenverteidiger, der nicht regelmäßig mal irgendwie in den Kopf hängen lässt, weil er mal irgendwie zu spät kommt bei einem Kopfball oder sich falsch gestellt hat. Also für mich ist er einer, der ein mega wichtiger Spieler ist und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass der Mannschaftsrat ist, weil er ist positiv, er liefert seine Leistung aus meiner Sicht eigentlich meistens gut ab und gibt es für mich keine Diskussion. Ich war eher überrascht, also die neuen Leute, so ein Schlager, klar, ist ein zentraler Spieler, dass ein Schlager Mannschaftsrat ist und Arnold nicht. Das sind für mich Sachen, ich kann das generell schlecht nachvollziehen. Also. Wir gucken ja sowieso nur von außen drauf und dann gibt es dann so Sachen, wo man so sich fragt, okay, wie sieht es da in der Mannschaft aus? So die Mannschaftsratsentscheidung oder Teamratsentscheidung, die ist dann das eine. Dann aber auch so Geschichten wie jetzt hier Schlagzeile, dass da das Glas noch sauer war auf die Leute im Training und die dann erstmal Strafrunden hat absolvieren lassen, weil da irgendwie zu viel lamentiert und reklamiert und was weiß ich was wurde. Das ist jetzt, das muss nichts heißen, weil früher der Lehrer wird auch mal laut, wenn es in der Klasse unruhig ist oder wenn die da Mist bauen, das ist schon klar. Aber hast du, jetzt mal ganz allgemein gefragt, wenn du auf die Mannschaft drauf guckst, das Gefühl, da ist alles tippitoppi? Also ich rede auch noch so, spielt noch so rein, diese Nummer, diese Jubelverordnung, die Glasner gegeben hat. Ist das etwas, wo du jetzt rein vom Gefühl hast, ach, das sind alles so Nebenkriegsschauplätze, die brauchen keine Sau zu interessieren? Oder beunruhigt dich das? Es beunruhigt mich nicht, weil ich finde, die liefern schon sehr souverän, so wie ich es ja jetzt schon gesagt habe, die liefern ziemlich reife Vorstellung meistens ab. Was man wirklich sieht, das zieht sich aber auch schon seit 2-3 Jahren durch, das ist manchmal genau diese absolute Winner-Mentalität, die mir manchmal so fehlt, diese Geilheit aufs Tor zu schießen, mal drauf einen drauf zu wemsen, einfach, ne? Das ist alles immer sehr kontrolliert und konzentriert und ja, nochmal einen Haken und nochmal einen Schlenker und nochmal den Nebenmann suchen. Umständlich und also. Dieses so umständlich und diese Entwicklung, dieses so freie Aufspielen, was man ja wirklich dann bei spielstarken Mannschaften schon sieht, speziell jetzt Dortmund, nämlich fällt mir da mal so ein, dieses Versuchen, Try and Error, das gibt es bei uns nicht. Und man sieht es ja auch, dieses Grantige, es kommt jetzt bei uns auch langsam so, dass man sich auf einen Spieler wie einen Brooks einschießt, wo ich mich immer wieder frage, wen macht der von 10 Spielen 2 Fehler? Und es wird immer über diese 2 Fehler gesprochen und nicht, dass er gegen Gladbach eine 100% Zweikampfquote hatte. 100% Zweikampfquote gegen Thüram. Ich habe darüber gesprochen, ja. Ja, ich weiß. Ja, stimmt. Weil die habe ich sie auch gehört. Ja. Aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber dann wird über sowas geredet, weil man sich irgendwie auf jemanden einschießt, weil die Schublade ja gerade auf ist. Also, wie gesagt, es ist für mich jetzt nicht so, dass die auf mich einen Eindruck machen wie die Bayern, wo man denkt, die sind so verschmolzen miteinander. Dass diesen Eindruck machen die Wolfsburg auf mich nicht, aber sie machen auf mich aber auch nicht einen Eindruck, als wären sie keine Einheit. Sie machen auf mich eher einen Eindruck, als wären sie alle auch so ein bisschen angenervt, dass diese Saison, dass sie nicht international spielen, dass sie sich allein vielleicht letzte Saison schon den 6. Platz haben wegnehmen lassen und jetzt dann noch Quali spielen mussten und da auch Federn ließen und dann der Start auch noch nicht so mit immer so dumm. Also ich glaube, die sind allesamt so ein bisschen angefressen. Jetzt lasst die noch mal 2-3 Spiele gewinnen, dann machen sie wieder Jubeltrauben und das ist alles. Ich werde auch nicht. Das wird sich alles geben, meinst du? Das wird sich alles geben. Hängt immer mit dem Erfolg zusammen. Nordkurve. Wolfsblock-User Wolle Grün ist bei mir zu Gast und wir müssen über ein Thema natürlich auch noch sprechen, denn das können wir, ja, glaube ich, momentan keinem ersparen, das Thema Corona. Und da würde ich einmal gerne euch mal mitnehmen. Ich war nämlich, am Sonntag auch gegen Bielefeld im Stadion, ungewohnte Position mal, nicht kommentierend. Und deswegen hatte ich die Möglichkeit, endlich mir mal ein Fußballspiel mal so wieder anzugucken und habe dann, meine Eindrücke mal, in Anführungsstrichen, in einen kleinen Beitrag gepackt. Da hören wir mal eben kurz rein. Schon auf dem Weg ins Stadion und am Einlass ist die Stimmung entspannt. Natürlich sind weniger Leute unterwegs, aber im ersten Moment deutet wenig auf die besondere Situation hin. Hi. Hi. Na? Alles gut? Das werden wir ja sehen gleich. Sonst läuft? Das Hygienekonzept des VfL ist überall im wahrsten Sinne greifbar. Von den Desinfektionsstationen über die Stadiondurchsagen bis hin zum Bewirtungskonzept. Abstände werden eingehalten, die Bedienung erfolgt wie sonst auch. In der Nordkurve sind allerdings nur im Unterrang die Kioske offen. Lange Schlangen gibt es trotzdem nicht. Kurz vor dem Spiel hatte der VfL darum gebeten, die Masken auch während des Spiels auf den Plätzen zu tragen. Ich sitze in der Singing Area und beim Umschauen ist festzustellen, fast alle Fans halten sich daran. Dafür ein Kompliment. Die Stimmung ist den Umständen entsprechend gut. Und die Nummer 27, das heißt Maximilian! Auch auf den Tribünen werden die Abstände weitestgehend eingehalten. Während des Spiels fehlt die gewohnte Dauerunterstützung der aktiven Fanszene. Angefeuert und mitgefiebert wird trotzdem. Einziges Problem in Sachen Hygienekonzept aus meiner Sicht, die Halbzeit. Auf den Klos herrscht Andrang wie eh und je, es ist eng, Abstand hält keiner trotz der präparierten Toiletten. Und es kontrolliert auch keiner das dortige Geschehen. Insgesamt aber ein Stadionbesuch, der Lust auf mehr gemacht hätte und vom Verein weitestgehend so gut vorbereitet wurde für die Besucher, wie es in diesen Zeiten im Grunde geht. Ja, Wolle, du warst auch im Stadion gegen Bielefeld. Dein Eindruck insgesamt, jetzt also vom Drumherum, jetzt rede ich nicht vom Thema Fußballerischen, sondern eher, was das Thema Corona auch angeht. Also wie sieht es aus mit den Nebenleuten, die du da gesehen hast und mit den Zuschauern allgemein und mit dem ganzen Hygienekonzept auch? Ja, also ich muss sagen, ich fand das Konzept so, wenn wir mal anfangen bei der Getränke- und Verpflegungsversorgung, das war wirklich gut organisiert. Dort hat man schön zwei Reihen gehabt, wo die Leute auch aus meiner Sicht ihre Position noch eingehalten, alkoholfreie Bier. Ja, aber die auch eine Currywurst und alkoholfreies Bier geht auch mal. Egal, Hauptsache man ist wieder im Stadion. Das fand ich gut. Ich war ein bisschen überrascht, dass man den ganzen Verkauf nur unten auf zwei, also jetzt in der Nordkurve war ich ja, unten im Stehplatzbereich, dass dort nur die Getränke- und Verpflegungsstände offen waren, weil damit hat man natürlich alle aus der Kurve von oben runtergezogen. Also dann hätte man auch ruhig im Oberrang die Getränkestände aufmachen können. Das hat mich ein bisschen überrascht. Aber das lief gut. Na klar, wenn die Leute nach dem Spiel ungeduldig sind und dann ratzfatz auf die Treppen steigen, nee, dann können sie die Abstände nicht einhalten. Aber das ist natürlich auch eine Verantwortung jedes Einzelnen. Da kann nicht jeder Ordner sagen, zu jedem Einzelnen bleibt auseinander. Das ist eigenverantwortlich. In den Reihen war es top. Also da in unserer Reihe waren vielleicht, keine Ahnung, 6 Leute und wir davon waren 4 oder wir waren 8 Leute. Das ist egal, auf jeden Fall, du konntest dort den Leuten sehr gut aus dem Weg gehen. Es ist sowieso im Freien gewesen, ein bisschen Wind. Also ich hatte überhaupt keine Angst, mich dort mit Corona anzustecken. Und mal so als kleines Beispiel beim letzten Spiel gegen Augsburg, da war ich auch im Stadion, da war das ähnlich. Und mir hat dann noch einer gesagt, ja, warum, auf die Frage, warum nicht das Stadion ausverkauft war, also die Plätze alle in Anspruch genommen wurden, hieß es, ja, die Leute haben Angst. Dann bin ich mit dem Fahrrad zurückgefahren und dann war gerade an dem Sonntag, verkaufsoffener Sonntag, und du dachtest, gibt es hier irgendwie, was gibt es hier umsonst? Ne? Ja. Es war unfassbar, wie voll die Stadt war. Also, da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, bei diesem Thema, ich glaube, da will ich sagen, da lügt man sich so ein bisschen in die Tasche. Aber das nur darauf zurückzuführen, dass die Leute Angst haben oder dass ihnen die Gesundheit wichtiger ist, das ist, ich glaube, das trifft es nicht ganz. Ich glaube, da kommt noch eine ganze Reihe mit dazu. Stichwort, das ja, ist nicht das Stadionerlebnis, was man hatte. Das sind Einschränkungen, die man hinnehmen muss, wie sozusagen auch der nachgekommenen Bitte, die Masken zu tragen, auch auf den Plätzen. Das sind Sachen, dass es da kein alkoholisches Bier gibt oder mit Alkohol versetztem Bier. Das sind alles so Sachen, die da eine Rolle spielen. Also es geht, glaube ich, nicht nur darum, dass da man Angst um die Gesundheit hat. Und das muss man, glaube ich, auch, oder dem muss man, glaube ich, auch von Vereinsseite dann entsprechend Rechnung tragen. Ich glaube, mal jetzt über den Tellerrand hin geschaut, es wird nicht von heute auf gleich einfach alles wieder gut. Nee, es wird also, ja sogar noch schlechter. Ne, es wird im Moment sogar tendenziell noch schlechter. Und wenn nächstes Jahr das Wundermittel da ist, wird das trotzdem nicht jeder bekommen und zwar sofort bekommen. Das heißt, diese Einschränkung werden wir auch nächstes Jahr haben. Das heißt auch mal eine Ansage an die Ultras oder an alle, die jetzt sagen, ich habe nicht das Stadionerlebnis. Ein Stadionerlebnis bekommt man erstens, wenn man ins Stadion geht und nicht zu Hause vom Fernseher. Zweitens kann ich euch jedem, der nicht ins Stadion gegangen ist, weil er keine Lust hat oder aus welchen Gründen auch immer, kann ich nur sagen, wenn man erstmal wieder drin ist, dann ist das endlich mal wieder ein Weg zur Normalität. Es ist endlich mal wieder eine Erinnerung an die Zeit vor Corona. Es ist endlich mal wieder ein Durchatmen und mal wieder frei im Kopf sein und nicht immer nur alles schwirrt darum, was man nicht darf, sondern man darf ins Stadion, man darf wieder Profifußball gucken, man hört wieder die Hymne, es ist auch wieder halbwegs laut, man schreit wieder, es ist wieder ein Stück weit Normalität. Und ja, man durfte, das kann ich nur jeden, Wolle, da muss man ja, jetzt man kurz durfte, sagen, man durfte, genau, weil es sind ja ganz auch aktuell und ab November gelten die neuen ja, verschärften Corona-Bedingungen, in Anführungsstrichen. Das heißt, auch die Heimspiele gegen Hoffenheim und gegen Bremen, da wird man wieder auf Zuschauer verzichten müssen. Also das wird zur Geisterpartie dann entsprechend werden. Und da bin ich dann halt auch mal gespannt, was das dann für Auswirkungen hat und auch auf den Zuspruch. Weil, wie gesagt, ich glaube, es geht da gar nicht nur so um gesundheitspolitische Themen, sondern auch, wie man ja dem Fußball insgesamt und dem, ja, ich sag mal, dem Verein VfL Wolfsburg gegenüber tritt. Und da ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir in dieser Phase etwas schaffen, nämlich nach wie vor eine Nähe, oder dass der Verein dem Publikum oder den Fans auch noch wichtig bleibt. Weil wenn am Ende des Tages übrig bleibt, wir dürfen wieder ins Stadion, es kommt aber keiner mehr, ja, weil man sich daran gewöhnt hat, nicht hinzugehen, weil man das anders hätte machen können, weil man was anderes machen kann in der Zeit, und weil man irgendwie auch diese emotionale Nähe, man hat sich entfremdet über diese Zeit, die emotionale Nähe ist dann verloren gegangen, und das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was uns hier dann auch mit am Fußballstandort Wolfsburg dann passieren könnte. Ja, keine Frage, das ist auch, aber da wieder auch alle kulturellen Einrichtungen, also dann geht es weiter mit Theater, irgendwann wird das nicht mehr so wichtig, oder mit Musikkonzerten wird das nicht mehr so wichtig. Es ist halt einfach ein verrücktes Jahr, eine verrückte Zeit. Und ich kann ja nur sagen, meine Erfahrungen aus dem Stadionbesuchen, die ich jetzt hatte, war eine richtige Erleichterung. Ich war mit meinem Vater da, der ist Risikopatient, ich bin selber Risikopatient. Ich vermeide jetzt auch gewisse Dinge, die unnötig sind, aber wenn einer fünfmal in der Woche zu Lidl geht, weil er immer was vergisst, dann ist es zehnmal gefährlicher, als ins Stadion zu gehen. Und wenn einer sich also ich weiß, es geht nicht nur um die Gefahr, aber es geht halt um das ganze Erlebnis. Das Problem haben ja nicht nur wir, das haben ja auch scheinbar mehrere Vereine in der Liga. Ja, also so viel Risikobereitschaft, wie du gerade geäußert hast, wünscht man sich dann manchmal im Spiel des VfL Wolfsburg. Aha, um diese kleine Wortspiel-Anekdote mal mit reinzubringen. Okay, aber halt mal fest. Little more humor. Lass uns einmal noch da einen Strich drunter machen. Ganz kurze Frage, kurze Antwort. Wird es negative Auswirkungen haben, jetzt dieses zweite Mal runterfahren? Auf den Fußball? Nee, auf den VfL Wolfsburg. Wenn überhaupt auf... Nein, also nicht schlimmer, als es eh schon war. Kombinationsspiel. Ja, mit Wolle Grün rede ich natürlich gleich noch weiter. Vorher spielen wir hier im Wölferadio das Kombinationsspiel, und das mache ich natürlich immer mit einem Experten für den kommenden Gegner. Und das ist in dem Fall mein Experte im Wölferadio für die Hertha aus Berlin. Und das ist kein geringerer als Michael Jahn, Sportjournalist aus Berlin und ja auch Buchautor über die Berliner Hertha, schon öfter hier auch zu Gast gewesen. Grüß dich, Michael. Hallo, Grüße nach Wolfsburg. Ja, Grüße natürlich auch zurück nach Berlin. Alles natürlich unter dem Eindruck der aktuellen Ereignisse, politischen Ereignisse natürlich auch, aber auch die Tatsache, wie dann auch der deutsche Fußball mit dem Thema Corona umgeht. Wie sieht es denn jetzt konkret in Berlin aus bei dir? Also es sieht so aus, dass das Spiel am Sonntag zwischen Hertha und dem VfL Wolfsburg wieder ein Geisterspiel wird. Der Manager von Hertha, Michael Preetz, hat sich heute geäußert, hat das sehr bedauert, aber man... schließen sich den Maßnahmen eben der Bundesregierung an, den strengen Maßnahmen, und stellt natürlich die Gesundheit aller in den Vordergrund. Ich bedauere das sehr. Beim letzten Heimspiel gegen Stuttgart waren ja noch knapp 5.000 Zuschauer im Olympiastadion, nicht viel, aber immerhin. Und jetzt muss man sich wieder einen ganzen Monat erstmal sicherlich auf Geisterspiele einstellen. Ist das, was da sozusagen coronamäßig über die Bundesliga reinbricht, für Hertha zu managen, möchte ich jetzt mal gerade sagen, aufgrund der vielleicht auch Investorsituation, ein bisschen einfacher als für andere Clubs, oder wie ist es generell auch um die Hertha momentan bestellt? Ja, das ist richtig. Die Hertha hatte ja am zurückliegenden Sonntag die Mitgliederversammlung und Präsidentschaftswahlen. Die fand erst einmal im Freien statt, wegen Corona, und zwar in der berühmten Ostkurve des Olympiastadions. Etwa 1.000 Mitglieder waren da, insgesamt hat er da jetzt 38.000 Mitglieder. Und der Finanzchef Ingo Schiller hat ja die Lage geschildert und gesagt, also durch die großen, enormen Investitionen von Lars Windhorst, das sind ja jetzt insgesamt in 15 Monaten 374 Millionen Euro, die er investiert hat, geht es Hertha natürlich vergleichsweise gut. Hertha muss auch große Einbußen hinnehmen, also wegen Corona mindestens im zweistelligen mittleren Millionenbereich, und hat auch große Verluste eingefahren. Aber insgesamt ist Hertha finanziell recht gut aufgestellt und bislang ja auch ganz ordentlich durch die Krise gekommen. Was uns in Wolfsburg natürlich besonders interessiert ist, wie geht's denn dem Bruno? Wie macht er sich denn so bei euch? Also Bruno Labbadia hat eine hohe Akzeptanz in der Mannschaft, im Verein sowieso, bei den Verantwortlichen. Wir stehen alle hinter Bruno Labbadia, auch trotz des doch sehr miesen, sehr schlechten Saisonstarts. Wir haben jetzt 4 Niederlagen in Serie, ein Sieg bei Werder Bremen und zuvor noch das bittere Aus bei Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal. Aber Bruno Labbadia hat noch eine sehr hohe Akzeptanz, auch bei den Fans, muss man sagen. Also Michael Preetz forderte ja auf der Mitgliederversammlung Zeit und Geduld und sprach von einem starken Team, das ich erst finden muss, und forderte Zeit ein. Und ich glaube, die gibt man Bruno Labbadia jetzt auf jeden Fall, trotz der miesen Punktausbeute. Ja, 3 Punkte nach 5 Spielen. Natürlich gar nicht. Ja, da kann man nicht mit zufrieden sein, kann ich mir vorstellen, auch bei den neuen Ansprüchen. Big City Club wird ja da immer genannt, also eine Bilanz von 1 Sieg, 0 Unentschieden und 4 Niederlagen. Ganz klar, damit kann man nicht zufrieden sein. Woran liegt es denn aus deiner Sicht? Also es hat ja sehr, sehr viele Ursachen. Hat ja sehr lange gewartet auf den Transfermarkt, den man zugeschlagen hat nochmal. Ja. Man hoffte ja, Michael Preetz hat es ja oft gesagt, dass die Preise zum Ende hin der Transferperiode fallen werden. Aber das ist dann nicht der Fall gewesen, ja, und so hat man erst auch am allerletzten Tag noch 2 Leute verpflichtet, einmal ein Abwehrspieler Omar Alderete vom FC Basel, das ist ein Paraguayer, und dann ausgeliehen ein Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi, ein Franzose, der bei Arsenal London unter Vertrag steht, der ist für ein Jahr ausgeliehen worden. Man hat Eduard Löwen zurückgeholt, der war ausgeliehen an den FC Augsburg, all das passierte ja am letzten Tag. Und das war natürlich nicht optimal. Also Bruno Labbadia hat sich ja da zurückhaltend geäußert, aber man hat ihm angemerkt, man war nicht insgesamt zufrieden mit dem, was man auf dem Transfermarkt letztendlich bewirkt hat. Man hatte schon andere Spieler noch im Fokus, aber die waren zum großen Teil zu teuer. Also die Ablöseforderungen der Vereine, die natürlich nicht genannt worden sind, waren extrem hoch und auch die Gehaltsforderungen. Und es lag auch ein bisschen daran, dass diese Vereine dachten, Hertha schwimmt im Geld nach den Investitionen von Winters. Aber man hat dann doch gesagt, auch angesichts der Corona-Lage, man kauft lieber mit Augenmaß ein und gibt keine unglaublichen Ablöseforderungen statt, ja. Ja, welcome to my world, möchte ich sagen, weil es war jahrelang ja auch das Problem des VfL Wolfsburg in Anführungsstrichen, dass da über Gebühr bezahlt werden musste, weil man immer dachte, durch VW ist das massive Geld da letztendlich. Dann aber mal ganz konkret die Frage, weil du sagtest, die hohe Akzeptanz ist noch da. Sollte, und davon gehe ich natürlich aus, der VfL am Sonntag in Berlin gewinnen, brennt dann der Baum bei der Hertha? Und wird es dann auch tatsächlich schon eng für Bruno? Also dann glaube ich es, jetzt kann man noch nicht von der Krise sprechen. Es ist eine schwierige Situation, man ist unzufrieden, man sieht die Ursachen. Eine ist auch, das will ich schon auch noch erwähnen, Hertha hat jetzt insgesamt 16 ausländische Spieler unter Vertrag, die aus 12 Nationen kommen, ja. Und die Kommunikation auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz und dann im Spiel haut natürlich noch nicht hin. Viele können kein Deutsch. Also beim Training wird viel Französisch gesprochen, viel Italienisch gesprochen, ja, aber kaum Deutsch. Und das will man jetzt ändern. Es werden auch viele Deutschkurse jetzt angeboten, individuell und in kleineren Gruppen. Das muss sich unbedingt ändern. Also man hat jetzt eine Truppe zusammen, die sehr viele starke Individualisten hat, ja, die auch relativ teuer waren, natürlich. Aber es ist noch kein Team. Man arbeitet noch nicht richtig zusammen und es fehlen Anführerpersönlichkeiten, die ja im letzten Jahr sozusagen im Sommer verkauft worden sind. Mit Per Schelfeld, dem Norweger, mit Salomon Kalou, der nach Rio gegangen ist, oder natürlich auch mit Vedad Ibišević. Also diese Leute konnten nicht bisher adäquat ersetzt werden. Und um auf die Frage zurückzukommen, wenn das natürlich die 5. Niederlage in Serie dann sein sollte, dann muss man natürlich schon von der Krise sprechen. Und trotzdem glaube ich nicht, dass Labbadia da bereits in Frage gestellt wird. Aber es wird mehr, die Kritik wird heftiger werden, auf jeden Fall. Was erwartest du denn dann für ein Spiel? Wolfsburg gegen Hertha, erwartest du, dass da dann Berlin eher Attacke macht oder aufgrund der Erfahrung jetzt mit wenig Selbstbewusstsein wahrscheinlich im Kreuz, dass man da eher abwartend agiert? Ich denke schon, dass man doch mehr auf Attacke setzen wird. Der Franzose Matteo Guendouzi, es kann sein, dass er schon vor seinem Comeback steht. Der war ja ein bisschen aus der Bahn geworfen wurden, weil er Corona positiv getestet wurden, war nach einem Länderspiel mit der U21 von Frankreich. Der hat jetzt mehrere Tage, also 10 Tage in Quarantäne gesessen und wurde dann virtuell trainiert mit ihm in seinem Wohnzimmer. Aber er fühlt sich fit. Er hat gestern das erste Training bestritten und stand auch kurz für Fragen zur Verfügung und sagt, er ist bei 200%, will unbedingt spielen. Also auf den setzt man schon, auf seine Kreativität im Mittelfeld. Ich denke schon, dass er offensiv agieren wird. Und vielleicht kleiner Gag am Rande, es ist ein Geisterspiel und da war Hertha in der vorigen Saison, als es losging mit Corona, die ersten Geisterspiele, eigentlich sehr erfolgreich. Damals in Hoffenheim oder gegen Union Berlin im Derby 4-0. Ja, aber das kann es natürlich auch nicht sein. Nee, da hoffen wir natürlich auch drauf, dass diese Serie, in Anführungsstrichen, da Geisterspielserie bei Berlin natürlich reißt. Hast du denn noch einen Tipp oder traust du dich schon einen Tipp für Sonntag? Also ich bin jetzt mal wieder aus Berliner Sicht optimistisch und tippe ein 2-1 Sieg für Hertha. Das wäre dann der erste Sieg im dritten Heimspiel, ja. Nach 2 Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt und gegen VfB Stuttgart mit wirklich schlechten Leistungen zu Hause. Im Gegensatz dazu wurde ja auswärts recht gut gespielt, attraktiv gespielt. Beim FC Bayern 3-4 verloren oder jetzt beim 1-2 bei RB Leipzig. Ja, dein Optimismus und dein Wunsch in aller Ehren. Bei mir sieht's natürlich anders aus, ganz klar. Ich hoffe natürlich auf einen Auswärtssieg des VfL Wolfsburg bei Hertha BSC. Und über das Spiel am Sonntag habe ich gesprochen mit meinem Experten hier im Wölferadio für die Hertha aus Berlin. Und das war der Berliner Sportjournalist Michael Jahn. Ich danke dir für das Gespräch. Danke ebenfalls. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Warum essen Eintracht Braunschweig-Fans keine Brezeln? Ja klar, weil sie den Knoten nicht aufkriegen. Faninfos. Ja, da habe ich leider gar nicht so viel zu berichten. Natürlich auch aufgrund der aktuellen Lage ist ja alles mehr oder weniger runtergefahren oder wird auch runtergefahren, was auch die Kontakte und so weiter angeht. Logischerweise betrifft das dann sehr wahrscheinlich auch, davon gehe ich mal stark aus zu diesem Zeitpunkt, dass zum Beispiel der Fansaal auch am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC nicht geöffnet haben wird. Das hatte man ja in der Vergangenheit mal wieder versucht. Jetzt dann auch gegen Bielefeld wieder kurzfristig das Ganze geschlossen. Also das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation insgesamt. Deswegen kann ich da gar nicht so viel vermelden. In dem Zusammenhang bleibt einfach mal am Ball, sagen wir es mal so, die sozialen Netzwerke, schaut euch das mal an, was da kommt, auch letztendlich kurzfristig aus den Abteilungen des Vereins. Und was man aber sagen kann, ist, Wölferadio Arena Live, das wird es auch geben vom Spiel gegen Berlin. Leider natürlich nicht aus dem Stadion, auch da ist ja alles dicht gemacht worden, haben wir ja von unserem Experten gehört, Michael Jahn vorhin. Aber wir übertragen trotzdem, Malte und Jan sind dort im Einsatz und werden dann vom Spielbericht natürlich ja versuchen, was so emotional wie möglich euch rüberzubringen, auch wenn da logischerweise da im Stadion wenig los sein wird, nämlich in dem Sinne halt gar nichts bei einem Geisterspiel. Und ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass wir jetzt durch die schwere Zeit durchkommen und danach dann zumindest vielleicht wieder ein bisschen Normalität kurz vor Weihnachten erlangen können. Der VfL Podcast. Wolfsblog-User Wolle Grün ist hier zu Gast. Mit ihm habe ich so ein bisschen die Sendung gerockt heute. Und wir haben ja ganz viel vorhin auch schon gesprochen über die aktuelle Lage natürlich, das Spiel gegen Bielefeld, aber auch natürlich die Corona-Geschichte. Jetzt geht's weiter, haben wir eben auch schon gehört, mit meinem Experten für die Hertha am Sonntag. Und dann werden wir mal schauen, wie es sich dann hier so weiterentwickelt in den kommenden Wochen und Monaten. Mal gucken, ob wir dann im Dezember wieder ins Stadion dürfen. Müssen wir ja mal zuversichtlich und optimistisch letztendlich sein. Das werden wir dann alles erleben. Und ich möchte mich herzlich bedanken, Wolle, für deinen Besuch hier. Ja, Lars Lenny, vielen Dank für die Einladung. Hat mir wieder viel Spaß gemacht, danke. Ja, vielen Dank auch. Und ja, ihr wisst ja Bescheid, ne, dass ihr mir hier jederzeit schreiben dürft und auch schreiben könnt oder könnt ihr mich auch anrufen, wenn ihr die Nummer habt. Dann können wir gerne auch mal ausdiskutieren das Ganze. Ihr könnt auch gerne hier mal zu Gast sein, wenn ihr möchtet. Im Wölferadio bin ich immer auf der Suche, insbesondere dann auch, was die Fanmeinung angeht. Und freue mich dann auch drauf, wenn ihr eure Meinung zur Sendung kundtut im Voiceblog oder auch über die sozialen Medien. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Die Sendung ist durch. Wölferadio für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ja, wisst, was ich sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe.